Maturin auf sich hat, richtig? Ja, warte mal ganz kurz, wir warten noch auf Alba, der kommt gleich und dann machen wir noch einen extra Channel, damit da nicht irgendjemand reinkommen kann. Eigene Angelegenheit ist. Also hier, der eigene Channel, damit da irgendwie nicht jemand reinkommen kann. Also doch irgendwie eine Sache ist, die jetzt unter uns gekehrt werden soll. Gut, ihr möchtet das Gespräch aufnehmen, wie ich sehe. Ist in Ordnung. Könnt ihr gerne machen von meiner Seite aus. Ihr wisst, dass ihr in Deutschland dort Rechtsprechung nachfragen müsst, bevor ihr das macht. Ich sag's nur, ich habe deswegen mal eins auf den Deckel gekriegt. Das heißt, ne? Ja. Aber für mich ist das in Ordnung. So, da kann ich lange reden, wenn ich hier die Steuerungstaste drücke und die Leertaste belegt habe. Bisschen Code, ja. Ich habe hier gegen die Wand geredet. Ich habe zu Windforce gesagt, er soll das bitte aufzeichnen, dass wir das für eine Nachbesprechung einfach nochmal durchhören können, um das durchzugehen für uns selber. Kein Problem. Sind ja jetzt anscheinend alle da. Hallo Albatros. Jo. Ja, du hast ja schon das grobe Ganze geschildert. Ich konnte jetzt nicht alles so schnell an alle weitergeben. Ich habe nur das Grobe mal im O-Chat gepostet. Und wir haben halt gesagt, wir wollen das einfach mal kurz mit dir genau durchsprechen, wie das vonstatten gegangen ist. Und anhand von den restlichen Sachen dann einfach kurzfristig schnell entscheiden, wie wir das handhaben wollen. Okay, ich versuche es sehr komprimiert zu machen, muss aber doch einen Tick ausholen. Maturin war schon etwas länger in unserer Gilde. Mit etwas länger heißt letztes Jahr schon. Er konnte erstmal eine Zeit lang nicht zocken, ist auf Bescheid gegeben und wollte dann hochspielen, was er dann auch irgendwann im Januar endlich angefangen hat. Musste dann nochmal aufhören, wurde dann jetzt innerhalb der letzten 14 Tage richtig aktiv. Ich habe ihn angesprochen und auch gesagt, hey klasse, wenn er 80 ist, dann raiden wir, ganz normal. Und er sagte, oh ja, freue mich drauf, fertig. Dann war er 79, ich habe ihn dann Anfang der Woche angeschrieben und habe ihm gesagt, was? Wenn du 80 bist, setzen wir uns hin, quatschen nochmal drüber, was du für Sachen brauchst und ich plane dich dann auch, wenn der Heilwert stimmt, mit dem Race ein, damit du auch möglichst fix dein Equipment bekommst. Jo, klasse, freue mich drauf und gut ist. Gestern Abend, beziehungsweise gestern, ja doch gestern Abend hat er die Gilde dann verlassen, immer noch 79. Ich mache mittwochs abends spät immer erst die Race-Planung, also ich habe ihn gestern Abend dann angesprochen, er sagte ja. Es ist so, dass man mir gesagt hat bei DF, dass er dich halt möglichst schnell ausgestattet. Mir ist es auch erstmal egal, wie viel Plus-Ziel ich habe. Kriegt er sehr schnell mein Equipment. Da ist ein Kumpel von mir, der macht mir das möglich. Und deswegen will ich dahin. Da habe ich gesagt, du, der ist schon klar, dass wir jetzt irgendwie nicht lange auf dich gewartet haben. Dass wir uns um die Leute, die gerade Richtung 80 gehen, auch in dem Sinne kümmern, dass wir auch bei unseren Schneidern schon bestimmte Dinge in Auftrag geben, wenn es eben sofort so weit ausgestattet sind, dass man mit ihm unterwegs sein kann. Also gesagt, ich überlege mir das mal. Knapp 20 Minuten später hat er gesagt, lad mich wieder ein. Wir können ja mal gucken, wie das dann hier läuft. Wir gehen mal die ersten Raids miteinander. Ich habe gesagt, gut, dann passt das Ganze ja, finde ich toll. Ich habe dann gestern Abend spät die Raid-Planung gemacht, habe dann heute Morgen die Post dafür rausgeschickt. Bei uns läuft es so, dass wir jedem Raid-Charakter dann auch eine Post schicken, wann er Raid hat, was nicht nur in unserem Forum steht. Er war dann auch online später. Wir hatten noch ein Gespräch ausgemacht für heute 17 Uhr, wo ich mit ihm dann bequatschen wollte, was wir für Items für ihn haben, welche Verzauberung vielleicht jetzt noch gut sein und so weiter. Ich komme um 17 Uhr online, da hat er gerade die Gilde verlassen und sagt zu mir lapidar, mein Kumpel ist da drüben und deswegen gehe ich darüber. Hat er am Abend vorher was anderes gesagt. Wir haben ihn eingeplant, wir haben keinen Ersatz. Jemand, der mutwillig zu einem Raid dann abspringt, der sagte auch, er würde nicht dran teilnehmen, bekommt bei uns ein Minus-DKP, grundsätzlich von 1000. Da er noch 0 hatte, hat er minus 1000, damit ein DKP minus, ein paar Schulden sozusagen. Sollte der Raid nicht stattfinden, was ich allerdings nicht glaube, weil ich denke, es wird sich einen Ersatz finden, würde das sogar noch weiter nach oben geschraubt werden, weil dann gilt nämlich, 25 Punkte pro Boss gibt es, 10 Punkte pro Stunde im Raid, das, was man sich hätte erspielen können, mal die Anzahl der Leute, die dann ohne Rate dagestanden hätten, die kommen dann noch mit drauf. Das heißt, er könnte auch am Ende mit 2000 Punkten oder noch was im Minus stehen. Ja, Albera, warte mal kurz. Darf ich kurz unterbrechen? Das ist eine interessante Geschichte. Darf ich das ganz kurz unterbrechen? Es ist, glaube ich, gleich am Anfang ein ziemliches Missverständnis. Es ist einfach so, dein Kumpane, dein Ex-Gildenkollege, wird bei uns nicht in die Main-Gilde kommen. Das ist definitiv. Der würde bei uns in die Twink-Gilde kommen. Und in der Twink-Gilde ist es so geregelt, dass da nur Raids stattfinden, wenn eben die Leute, die ihren Main-Shop bei BF haben, gerade nichts Besseres zu tun haben. Das heißt, das wird keine Raid-Gilde sein. Für diese Gilde gilt auch nicht unser Regelwerk. Das ist ein Teil der Vereinbarung. Und was diese Leute am Minus-CKW haben, ist es entsprechend ziemlich egal. Okay, also es ist Black Fraternity egal, ob in ihrer eigenen Gilde oder in ihrer eigenen Gilde. Nein, es ist nicht, es ist 50-50 gegen die. Ja, ich will gerade nur sagen, es ist euch also laut dieser Aussage egal, was, was ein Member, der zu euch in eurer Twin-Gilde macht, den anderen Gilden hinterlassen hat. Und den anderen Gilden, wo er rauskommt, für Versprechen gemacht hat, ja? Aber Albera, ich habe das richtig verstanden, er kriegt die Minus-Decker bei für den Raid, wo er heute Abend nicht dabei ist, oder was? Er hat gesagt, er würde bei dem Raid dabei sein. Ich habe ihn eingeladen. Ja, es geht ja um welchen Raid geht's dann? Es geht um den Raid, den wir am Montag gehen. Es geht grundsätzlich darum, wenn jemand wegen Krankheit oder so aussieht, ist alles kein Problem. Aber wenn jemand die Gilde verlässt, nachdem er eingeplant ist zu einem Raid, dann erwarten wir, dass er zumindest den Raid mitgeht. Wieso? Warte mal. Und das macht er nicht. Und da ist er nicht mit einverstanden, obwohl er sich hat einplanen lassen. Und hier geht das bei uns so, wenn man zu einem Raid, in dem man eingeplant ist, mutwillig nicht auftaucht, weil man saufen geht, weil man was auch immer macht. Ja, ja, warte mal, ich habe das schon verstanden, was du meinst. Aber, also der Raid ist am Montag, ne, und er hat nur jetzt die Gilde verlassen. Das heißt, er will nie mit euch raiden. Wie kannst du ihm da Minus-DKP geben, wenn er erstens nie in der Gilde ist? Zweitens, sich ja nun mittlerweile, es sind ja schon 5 Tage vorher, Montag ist er noch Ewigkeit hin, wisst ja Bescheid, kannst damit rechnen und planen, das ist ein Spieler, also ich verstehe nicht, warum da Minus-TKB gibt für einen Raid, der in einer Woche ist. Was ist das für ein Quatsch? Weil unser Regelwerk so ist, dass wenn du bereits eingeplant wurdest und du das auch weißt und du auch zugesagt hast, alles Dinge, die bei ihm stattgefunden haben, kriegt man, wenn man zu einem Raid mutwillig, also aus eigener Verantwortung nicht auftaucht und das tut er in dem Moment nicht, weil er hätte ja noch die Chance gehabt, in diesem Raid mitzugehen, damit er uns nicht hängen lässt, obwohl er die Gilde verlassen hat. Ja? Aber er hat gesagt, ganz explizit, er kommt nicht mit, dann bekommt er auch diese 1000 Punkte noch Minus. Ja, aber das ist doch... Was interessiert ihn dieses Minus-CKP? Er ist nicht in der Gilde, also muss er sich eben Minus-CKP nicht scheren. Und ich finde den Gesichtspunkt gut, wir machen das ebenso. Wenn jemand sich nicht abmeldet, dann kriegt er Minus-CKP. Wenn er allerdings aus der Gilde raus ist, gilt natürlich auch dieses Regelwerk nicht mehr für ihn. Es ist für ihn null und nichtig. Du musst dich auch nicht an die Gesetzgebung, an die deutsche Gesetzgebung halten, wenn du in der Schweiz bist. Oder wenn du in Schweden bist oder in Südafrika. Aber das können wir wunderbar dann aufgreifen. Wenn ich hier in Deutschland einen Verstoß gegen das Gesetz begehe und dann umsiedel, muss ich mich trotzdem noch für das verantworten, was ich in Deutschland verbrochen habe. Nein, und er hat sich noch einplanen lassen. Doch, muss ich. Habe ich schon durch. Ich habe gewechselt. Ja, ich weiß nicht, was du verbrochen hast, aber wenn du in die Schweiz gehst, hier in Deutschland Steuern erzogen hast, dann ist das die Schweizer Behörden nicht. Fakt ist, unser Regelwerk ist so, er hat es akzeptiert, als er in die Gilde kam, er hat es akzeptiert, als er in der Gilde jo, war. Jo, hat er, aber und er hat egal, steht und über diesem Gildenwerk in dem Moment, in dem er die Gilde verlässt. Dann mit eurem Gildenwerk nichts mehr zu tun. Also das haben wir auch so erfahren müssen. Die Leute sind ja auch mit teilweise mit zigtausend Minus-CKP aus der Gilde rausgegangen. So ist das. Da kannst du nichts dran machen. Du kannst jetzt versuchen, ihn dazu zu zwingen, am Raid teilzunehmen, was er nicht machen wird. Eindeutig nicht machen wird, aus gutem Grund nicht machen wird. Du kannst aus gutem Grund dann sauer auf ihn sein, das ist berechtigt, aber es ist total abwegig, jetzt zu denken, er hat eine Raid-Schuld bei euch. Die hat er nämlich nicht. Die hat er deswegen, weil er etwas abgesichert hat, was